Die Flaneuse zusammen mit den Herausgeberinnen. Flexen. Das. Kein Plural. Erstens. Trennschleifen. Zweitens. Biegen. Drittens. Sex haben. Viertens. Das Variieren der Geschwindigkeit beim Rap. Fünftens. Die Muskeln anspannen. Sechstens. Seine Muskeln zur Schau stellen. Siebtens. Flaneuserie. Ich flexe. Ich flexe mich in die Stadt, durch die Stadt. Ich flexe mir die Stadt zurecht. Flexen. Das Wort mache ich. Ich gehe durch die Stadt, flaniere und flexe. Alles, was ich in den Texten dieses Buches mache, findet sich in diesem Wort wieder. Ein Wort mit vielen Bedeutungsebenen. Ich schneide mit ihm eine Kerbe in das ursprüngliche Verständnis vom Umherwandeln in Städten. Ich dehne den Begriff des Flanierens aus, so weit, wie er auch faktisch ist. Mein Blick ist manchmal ins Detail verliebt, manchmal bohrend, stechend, manchmal lässig, verträumt oder sexy, manchmal schnell und hastig, langsam und besonnen, manchmal knallhart. Braucht man dafür ein neues Wort? Muss es wirklich das Flexen sein? Ja, muss es. Denn das, was ich mache, ist nicht einfach nur ein nettes Herumspazieren, ein Lustwandeln, eine Selbstverständlichkeit. Ich bin noch kein Teil einer Tradition. Es gibt von mir noch kein Bild mit Spazierstock und Zylinder auf den großen Boulevards. Keine Literaturgeschichte. Wenn ich mich in Städten bewege, heißt das aufpassen. Oder es heißt gesehen werden oder vollkommen unsichtbar sein. In jedem Fall wird meine Stimme bis heute zu selten gehört und hat zu selten die Seiten von Büchern gefüllt. Flexen heißt, mich dort zu bewegen, wo ich nicht vorgesehen bin und etwas tun zu wollen, was für mich erst einmal etwas ungewöhnlich ist. Deswegen flexe ich. Meine Präsenz ist nicht ungefährlich und einfach für mich, fraglos akzeptiert, wie sie es für die traditionellen Flaneure ist. Auch darum stelle ich hier meine Kraft zur Schau, die ich brauche, um mich im öffentlichen Raum zu bewegen. Flexen, es bedeutet all das. Das Wort Flaneuserie gibt es nicht, in keinem Wörterbuch. Mich aber gibt es. Ich bin hier. Die begriffliche Annäherung von Flexen und Flaneuserie, die ich euch auftische, ist nicht zufällig. Sie zeigt die Anstrengung und die Vielschichtigkeit, die sich hinter meinem Gehen im urbanen Raum verbirgt. Wie werde ich gesehen, wenn ich die Wohnung verlasse, wenn ich im Supermarkt bin, in der Straßenbahn? Ich bin weder besonders auffällig noch unauffällig. Im Vorbeigehen falle ich schnell unter den Radar der anderen Blicke. Manchmal aber bleiben Blicke an mir haften, wie gebannt. Zu oft. Ich haste nicht, ich habe kein Ziel, ich stolpere durch Straßen, breit und gigantisch, schmal und schattig. Mich treibt die Neugier, die Lust am Wandeln, das Alleinsein mit der Stadt. Es ist mein Raum. Er gehört mir, wie er jeder Person gehört, die sich in ihm bewegt. Das passt nicht allen. Ich gerate ins Blickfeld. Ich störe. Ich habe Lust am Stören. Und das kann ich schon durch meine reine Anwesenheit. Es war nicht vorgesehen, dass ich hier bin und dort. Wo ich es sein kann, wurde es von mir erkämpft. Ohne Anstrengung ging es nie. Mir wurde gesagt, es sei zu gefährlich, bleib zu Hause, bleib drin, da, wo es sicher ist. Nur bedeutet drin sein nicht gleich Sicherheit und draußen sein nicht zwangsläufig Freiheit. Aber es kann Freiheit werden, wenn ich präsent sein kann, wo ich präsent sein will, auch dort, wo niemand außer mir das möchte. Wenn ich laut sein kann oder unbemerkt gehe, auf den Asphalt spucke und alles überall zu jeder Zeit und ohne Einschränkung tun kann. Mir ist bewusst, das ist auch ein Privileg, das ich mir erkämpfen kann. Es gibt Dinge, die es unmöglich machen, flaneus zu sein. Zum Beispiel nur in bestimmter Kleidung und in Begleitung rausgehen zu dürfen. Oder, wenn es sich generell nicht gehört, sich Zeit dafür zu nehmen umherzugehen und die Umgebung anzuschauen. Das passiert hier und anderswo. Manchmal durch gesetzliche Verbote, manchmal einfach durch gesellschaftliche Konventionen. Es kann ein abfälliger Kommentar sein, wenn ich meinen liebsten Minirock trage. Beleidigungen, wenn meine Hautfarbe für einige nicht ins Stadtbild passt, ich zu männlich oder zu weiblich aussehe. Es können aber auch Polizeikontrollen und Strafen sein, Berührungen, ungewollte Küsse, Verfolgungen, unangenehme Blicke, die totale Ignoranz. All das hat nur eine Botschaft: So in der Stadt unterwegs zu sein, das solltest du nicht. Mir fallen nur wenige AutorInnen ein, die über mich geschrieben haben. Virginia Woolf, John Rice, George Sand, Friederike Amalia Finkelstein, Tishu Kohl, um nur einige Beispiele zu nennen. Ich bin sicher, dass es mehr gab, aber ihre Stimmen wurden und werden von der Stimme des traditionellen Flaneurs, weiß, heterosexuell und männlich, überdeckt. Hier erhebe ich nun meine eigene Stimme und mache sie lesbar. Ich spreche nicht mit gespaltener Zunge. Meine Zunge ist von Grund auf vielstimmig. Ich lebe in Städten. Sie sind mein Zuhause. Der urbane Raum ist mein Alltag. Ich bewege mich durch ihn wie durch mein Wohnzimmer. Ich kenne seine Ecken und Kanten, seine Kuschelorte. Ich kenne die Straßen, viel befahren, viel begangen, auch von mir. Er ist Teil meines Denkens, meiner Welt. Aber wo sind meine Perspektiven in der Literatur? Wo sind die Blicke der Frauen, der People of Color, der Queeren? Mir fehlt das auf Papier geschriebene Wort. Mir fehlt meine Stadterfahrung in den geschriebenen Geschichten, in den geschriebenen Figuren, im geschriebenen Wort von Frauen, People of Color und queeren Menschen. Um dieses Wort auf Papier zu bringen, nachlesbar zu machen, gibt es dieses Buch mit mir und über mich. Flaneusen schreiben Städte. Ich schreibe meinen Blick auf die Stadt und schreibe damit die Stadt neu. Definiere sie neu, im Geschriebenen. Mache mein Erleben sichtbar. Die verschiedenen Erlebnisse, Blicke und Momente wachsen zu einem Chor an Stimmen. Jede ist einzigartig und alle schreiben zusammen die Stadt. In jedem der Texte, die in diesem Buch versammelt sind, findet sich eine neue Facette von mir. Ich bin die Mutti, die den Kinderwagen schiebt, Beobachterin der Straße. Ich bin der Mann, der seinen Vater verloren hat. Ich bin die Frau, die auf der Straße trödelt aus Protest. Ich bin die Frau, die protestieren geht, deren Füße im Alltag Mahnmale berühren, die anhält und darüber schreibt. Ich bin diejenige, die geschunden wurde und nachts durch die Straßen geht, um sich wieder sicher zu fühlen. Ich laufe durch Gebiete, in denen Krieg herrscht. Ich bin diejenige, die den Krieg in ihren Erinnerungen mit sich trägt. Ich höre genau hin. Ich beobachte unsere Räume in Zeitlupe, von der Shopping Mall bis zu deinem Hinterhof. Ich verschlinge jeden einzelnen Pflasterstein. Durch mich läuft der Rhythmus der Stadt. Ich bin die Bouncerin im Club deiner Wahl. Ich wandle zwischen den Geschlechtern und ihren Vorstellungen auf der Suche nach Sex, auf der Suche nach nichts Bestimmten. Ich bin überall auf der Welt und laufe und laufe und laufe. Und ich schreibe darüber, in Romanen, in Gedichten, in Reportagen, in Essays. Ich bin da, war ich schon immer. Ich existiere und ich möchte gesehen werden. Meine Anwesenheit soll dokumentiert sein. Ich möchte euch einladen, mich auf meinen Streifzügen zu begleiten, die Städte mit meinen Augen zu sehen, selbst auf die Straße zu gehen und darüber zu schreiben, was ihr denkt und fühlt, was ihr seht und hört. Genau, das war das Vorwort. Ich glaube, das gibt schon mal so einen ganz guten Eindruck in das, was wir mit dem Buch erreichen wollten. Aber ich würde vielleicht trotzdem noch mal kurz erzählen, wie das Buch entstanden ist, und danach noch so ein paar, also drei Texte kurz vorstellen, damit ihr so einen kleinen Eindruck in das Buch habt. Und danach würden wir Sibyllas Text gemeinsam lesen. Also die Idee zum Buch kam auf, also ich bin ja eine von vier Mitherausgeberinnen Und Lea Sauer, die promoviert zu modernen Flaneur-Konzepten in moderner Literatur. Und während ihren Recherchen zu ihrer Promotion ist ihr aufgefallen, dass diese nicht-männliche Perspektive in diesem Sujet komplett fehlt. Und sie hat das dann angesprochen und hatte damit so diese initiale Idee. Und wir haben viel darüber diskutiert und weiter recherchiert. Und unsere Vermutung wurde dann bestätigt. Also ein Gegenstück zum männlichen Flaneur gibt es in der Literatur bisher kaum. Und wir dachten, okay, das kann ja irgendwie nicht alles sein. Also Städte werden ja auch von anderen Personen als Männern wahrgenommen. Und Frauen und POC und alle möglichen Leute haben schon immer in Städten gelebt und diese Stadt ja auch wahrgenommen. Und daraus hat sich dann die Idee entwickelt, dass es diesen Sammelband braucht, der auch längst noch nicht vollständig ist. Also es fehlen immer noch viele Perspektiven, beziehungsweise könnte man diese Arbeit natürlich auch unendlich weit fortführen. Genau, und wir wollten dem damit was entgegensetzen, um dieser klassischen Flaneur-Figur, vielleicht haben das einige von euch auch schon mal gesehen, also dieser dandyhafte Mann im 19. Jahrhundert, klassischerweise mit Zylinder und Gehstock, der ziellos durch die Städte streift, mit keinem bestimmten Ziel, also eben flaniert und dabei die Stadt beobachtet, um dieser Figur was entgegenzusetzen und sie zu erweitern. Genau, und damals gab es als Gegenstück des Flaneurs die sogenannte Passante, also eine Passantin, die aber keine wirklich aktive Figur war, sondern eigentlich nur durch den Blick des Flaneurs, dem sie auf den Streifzügen begegnet, überhaupt erst in der Literatur existent wird. Und die Flaneuse ist unserer Ansicht nach nicht nur ein Gegenstück zu diesem männlichen Flaneur, sondern was sie ausmacht, ist vor allem dieses Subversive des Gehens, also auch Gehen als Protest und sich den urbanen Raum aneignen. Und deswegen haben wir auch dem ein neues Wort gegeben und Flaneuserie ist gleich Flexen, was ich am Anfang des Vorworts vorgelesen habe. Also genau, es brauchte ein neues Wort, weil dieses Wort existierte bisher nicht, um das nochmal deutlicher zu machen. Und dann haben wir eine Ausschreibung gemacht und haben sehr viele Einsendungen mit Texten bekommen und daraus dann 30 Texte ausgewählt, die jetzt hier in dem Buch versammelt sind. Es gibt so prosaische Texte, klassische Erzählungen, aber auch Lyrik und eher so journalistische Texte, Reportagen. Und genau, ich würde jetzt einfach mal 3 Texte kurz vorstellen und kurze Absätze daraus vorlesen, also nur so eine halbe bis eine Seite. Und dann lesen wir nochmal Sibyllas Text dann komplett. Und den ersten Text, der ist von Denise Ode. Und den habe ich für diese Veranstaltung hier ausgewählt, weil er sich mit Dresden und Chemnitz beschäftigt und mit Pegida und den Demonstrationen damals. Und genau, der Text schildert die Wahrnehmung einer Ich-Erzählerin, die in diese Demonstrationen gerät und dort auch auf Nazis trifft und sich unsicher fühlt und diese Situation beschreibt. Und daraus würde ich jetzt einen kurzen Teil vorlesen. Es wird gesagt, es liege an der Rückständigkeit. Es wird gesagt, es liege an den Provinzen, an der Landflucht, liege an einer späten Entwicklung und an den leeren Bushaltestellen. Es wird Verständnis aufgebracht. Im Zug war mir einer aufgefallen, bevor ich die Nachrichten gesehen hatte. Er ließ seinen Blick schweifen und blieb bei mir hängen. Er musste etwas an mir erkannt haben. Er trug ausgebeulte Cargohosen, Turnschuhe, eine Gürteltasche, vorne und mittig über dem Hosenverschluss, ein T-Shirt der Marke Yakuza, eine Schirmmütze, deren Saum sich löste, hielt eine Bierflasche in der Hand und seine Wangen waren rot. Man sagt, es läge an einer bestimmten Stillosigkeit, für die der Mann als gutes Beispiel hätte herhalten können. Man hat sie oft genug hervorgehoben, hat darüber gelacht, auf die bunt gefärbten Strähnen der Frauen gezeigt und gesagt, es läge daran oder wäre zumindest ein Zeichen. Man hat im nächsten Atemzug bedauernd den Kopf geschüttelt und weggeblickt. Der Mann sagte nichts, Er drehte seine Bierflasche in der Hand, er blickte hervor unter seiner Schirmmütze, hatte ein angedeutetes Lächeln auf den roten Bierlippen, hatte einen wissenden Blick und seine Bauchtasche baumelte zwischen seinen über zwei Sitze gespreizten Beinen. Man zieht scharf die Luft ein, wenn man eine andere Version sieht, eine, die man leicht erkennt, eine, die einem vertraut ist, aus Spiegelartikeln von 1995. Diese Version war mir später begegnet, beim Aussteigen. Ich hielt Sicherheitsabstand, drückte mich an die Stangen neben den Türen und gab vor, es wäre noch nicht mein Halt. Ich ließ ein paar Leute vorbeigehen und beobachtete, in welche Richtung der Mann ging, sah, wie er mit breitem, federndem Schritt die Füße auf den Bahnsteig setzte, die Sohlen seiner Springerstiefel mussten angenehm nachgegeben haben. Die weißen Schnürsenkel waren abgestimmt auf das Weiß und Grau seiner Hosen in Camouflage-Muster. Das Grau der Bomberjacke, das Schwarz des Eisernen Kreuzes, das sich in Falten warf, als er den Kopf in den Nacken legte und die Hand hob, um einem Freund am Bahnsteig Hallo zu sagen. Die Polizisten streiften ihn kurz mit ihren Blicken und sahen dann weg, peinlich berührt, als hätten sie einen Nackten ohne sein Einverständnis betrachtet. Genau, so viel als kurzer Eindruck zu diesem Text von Denise Ode. Dresden, Chemnitz, drei Männer ist der Titel. Und als zweiten Text habe ich ausgewählt von Anneke Lubkowitz, Alleen und Frauen. Und dort versucht die Autorin in einem Selbstversuch durch den Berliner Wedding zu laufen und so lange zu laufen, bis sie Straßen findet, die nach einer Frau benannt sind. Und nebenbei gibt es auch noch einige Passagen über viktorianische Literatur und sie bettet das so essayistisch ein. Und daraus wird Sibylla jetzt einen Teil vorlesen. Als ich dieses Mal an dem schicken Eckhaus vorbeigehe, dessen Dachkammer einem Exorzismus unterzogen wurde, überkommt mich ein komisches Pathos. Und ich balle in Gedanken an die Vertriebene heimlich die Faust in meiner Tasche. Meine heutige Mission gilt ihr. Ich werde so lange umherlaufen, bis ich auf eine Straße stoße, die nach einer Frau benannt wurde. Mein Kompass soll der Zufall sein. Auf dem Weg ins Stadtinnere will ich stets Straßen folgen, die nach einer Person benannt sind. Wenn das nicht möglich ist, assoziativ entscheiden, welche Richtung ich einschlage. Ich hoffe, auf diese Weise das Verborgene oder Verdrängte zum Vorschein zu bringen. Street Hunting, Straßenheimsuchung, nannte Virginia Woolf das rauschhafte Gehen durch die Stadt. In der ersten Straße, in die ich einbiege, erweist sich mir Google als zweifelhafter Verbündeter. Das oberste angezeigte Suchergebnis zu Steger, dem Namensgeber dieser Straße, ist Ingrid Steger nackt. In der Liste der Straßen- und Platznamen im Wedding, die ebenfalls auf Wikipedia zu finden ist, steht nichts davon, dass die Stegerstraße 1973 kurzfristig und offenbar inoffiziell in Ingrid Stegerstraße umbenannt wurde, wie ein Fotoband zum Wedding verrät. Informationen dazu, in welcher Form und warum diese Umbenennung erfolgte, kann ich nicht finden. Bei der Jahreszahl denke ich kurz an die Frauenbewegung in den 70ern. Der Google-Eintrag macht jedoch deutlich, dass der Umbenennungsscherz wohl eher als Ausdruck jenes altbekannten, heterosexuellen, männlichen Begehrens zu verstehen ist, das sich in Flaneurtexten von Baudelaire bis Gomringer wiederfinden lässt. Die Stadt als Geliebte. Mit seinen hohen Pappeln hat der mittlere Grünstreifen der Stegerstraße immerhin etwas Bukolisches an sich. Irgendwie ambivalentes Gebüsch, verstohlene Blicke, ein Stapel Videokassetten auf einer Bank. Und dann noch ein dritter Text von Julia Lauter, eine Reportage mit dem Titel »Wie man die Stadt erobert«. Und dort geht es um Neha Singh, eine Frau, die in Indien lebt und dort eine Protestbewegung aus Frauen, die sich im urbanen Raum aufhalten und zusammen spazieren oder flanieren, mit initiiert hat. Und das gibt nochmal einen Eindruck davon, wie anders die Situation in Indien nochmal ist. Also dort ist es für Frauen nochmal deutlich gefährlicher, sich im urbanen Raum aufzuhalten. Genau, und es ist einfach eine Form von Protest, dieses Flanieren. Und daraus auch nochmal einen kurzen Eindruck. Die junge Frau, also Nea Singh, mit dem durchdringenden Blick, weiß ihr Gegenüber zu entwaffnen. Nicht mit Fremden zu sprechen, sei einer der schlechtesten Ratschläge, der ihr als Kind eingebläut worden sei, sagt Singh. Wenn die Furcht sich wie eine Mauer zwischen sie und die Welt zu schieben droht, nimmt sie heute Anlauf und springt. Den gegenseitigen Argwohn zu bekämpfen, kann schon mit einem einfachen Parkbesuch beginnen. Bei ihrer ersten Aktion vor 4 Jahren legte sich Neha Singh gemeinsam mit einer Freundin mittags in einen Park im bürgerlichen Teil des Vorortes Kandivali, um dort auf der Grasmatte ein Nickerchen zu halten. Was harmlos klingt, löste schnell einen Tumult aus. Die Gruppe der starrenden Passanten wuchs minütlich. Der Gärtner, um ihre Sicherheit und die öffentliche Ordnung besorgt, redete mit Engelszungen auf die Frauen ein, um sie zum Gehen zu bewegen. Sie blieben liegen. »Wir wollen uns nur entspannen, Onkel«, sagte Singh zu ihm. Danach kam der Gärtner alle 5 Minuten und fragte, ob sie fertig entspannt hätten. Neha Singh lacht ihr lautes Lachen, wenn sie davon erzählt. »Wir waren total überrascht, wie einfach wir mit unserer Anwesenheit Unruhe stiften konnten, und dabei hatten wir auch noch Spaß.« Nachdem sie Fotos von ihrem Nickerchen auf Facebook gepostet hatte, ging alles sehr schnell. Viele Frauen schrieben sie an, wollten mitmachen. Neha Singh richtete eine WhatsApp-Gruppe, dann eine Facebook-Seite und schließlich einen Blog unter dem Titel Why Loiter ein. Heute treffen sich in Mumbai alle 4 Wochen Frauen, um gemeinsam rumzuhängen. 2000 Spaziergängerinnen sind Teil dieser Bande. Die Idee hat sich in ganz Indien und bis nach Pakistan verbreitet. Es gibt mittlerweile politische Spaziergänge in Delhi, Hyderabad, Lahore. Die Gruppen sind zwischen einigen 100 und über 10.000 Menschen groß. Die Frauen spazieren tagsüber und nachts, allein oder in Gruppen. Sie spielen Cricket, fahren Fahrrad, gehen mit geschminkten Lippen auf die Straße, mit kurzen Röcken, ohne BH. So durchbrechen sie, Schritt für Schritt, Spaziergang für Spaziergang, die Grenzen, die ihnen ihre Mütter, ihre Eltern, sie sich selbst auferlegt haben. Je mehr Frauen draußen rumhängen, desto sicherer wird die Stadt für Frauen, sagt Neha Singh. Genau, das nochmal als Eindruck. Vielleicht ist dieser Eindruck schon ganz gut. Also es gibt sehr viele verschiedene Perspektiven, die in diesem Band versammelt sind. Aber wie ich vorhin schon meinte, er ist längst nicht vollständig. Also leider fehlen in diesem Band Perspektiven zum Beispiel von obdachlosen Personen, die eigentlich dringend vorkommen müssten. Und auch von Leuten, die zum Beispiel im Rollstuhl sitzen. Dazu haben wir keine Texte bekommen und deswegen, oder daran haben wir gemerkt, dass dieser Band auf jeden Fall noch nicht zu Ende oder vollständig ist und ja, dass eben alle flanieren können und sollten und eben flanös sein können, so wie das im Vorwort auch schon angekündigt wurde. Genau, dann kommen wir jetzt zu Sibyllas Text. Alles gut. Feste Dinge von Sibylla Vrijic-Hausmann. Sarajevo 2007. Ich traute mich nicht auf die Straße. Seno, der Fahrer des Goethe-Instituts, hatte mich vom Flughafen abgeholt. Ich war die neue Praktikantin. Die Wohnung, zu der er mich gebracht hatte, lag zentral, nur ein Stück weit bergauf von der Altstadt. Aus dem Fenster sah ich den wolkenlosen Himmel, den Fluss Miljaka, 1-2 Minarette, die in ihrer Form den Pappeln glichen, die neben ihnen wuchsen. Die frühlingshaft zarten Blätter der Bäume blinkten im Nachmittagslicht. Aus meiner Kindheit wusste ich, woher das kam. Pappelblätter sind von der einen Seite sehr hell, fast silbern, von der anderen ein wenig dunkler. So entsteht, wenn sie sich im Wind hin und her drehen, ein schwirrendes Glitzern und Blinken, wie Köder. Um das Dorf herum, in dem ich als kleines Mädchen wohnte, gab es einige Alleen mit alten Bäumen. Insbesondere an den Straßen nach Osten zur deutsch-deutschen Grenze hin. Sie verlief zwischen unserem und dem Nachbarort. Die dorthin führende Straße wurde kaum mehr befahren. Sie war schmal, holperig, ohne Mittelstreifen, eingegrenzt von dicht beieinander stehenden, ineinander wachsenden Bäumen. Keiner von ihnen war in Gefahr, einem Straßenausbau weichen zu müssen. Irgendwo dort habe ich das erste Mal an einer Reihe Pappeln hochgeblickt. Heute denke ich, dass ich dabei flach, auf einer Wiese oder einem Acker gelegen oder in einem Graben, überall waren Gräben, gestanden haben müsste. Aber wahrscheinlich war ich einfach klein und die Bäume waren wirklich gewaltig. Die Orte, die ich als Kind und als Jugendliche mochte und zum Nachdenken aufsuchte, waren einsame Orte. Ich war oft auf der Suche nach neuen Verstecken. Genau genommen fand ich wenig gute. Die meisten waren dunkle Ecken, in denen Menschen ihren Müll abluden, es nach Pisse stank und halb verrottete Taschentücher, leere Schnapsflaschen und so weiter herumlagen. Als ich widerwillig aufbrach, widerstand ich dem Weg, der mich stadtauswärts lockte, an der Miljatska entlang, mit dem Versprechen einer neu zu entdeckenden, verschmutzten Halbeinsamkeit. Ich lief Richtung Innenstadt. Dabei strengte mich das Wetter an, warm, sonnig und windig. Ich hatte mich nach meiner Ankunft nicht umgezogen. Das Baumwollshirt unter meinem Trenchcoat kam mir plötzlich sehr eng und steif vor. Das Licht war heller als in Berlin. Ich kniff die Augen zusammen und bedauerte, dass ich das wärmere Klima nicht genießen konnte. Es schwächte und überwältigte mich. Ich musste daran denken, wie ich einmal mit meiner Oma im Zug nach Koblenz unterwegs war, zur Taufe meiner Cousine. Ich war 17 und rauchte selbstgedrehte Zigaretten, was Oma störte. Das Drehen noch mehr als das Rauchen. Sie bot mir von ihren Marlboro Lights an. Auch an dem Tag hatte die Sonne geschienen. Meine Oma zog den Sonnenschutz vor das Zugfenster und ich dachte, warum kann sie die Sonne im Gesicht nicht einfach genießen? Warum kann sie das Leben nicht genießen? Meine Oma ist sehr dünn gewesen. Das Grau ihrer Haare entsprach dem Hautton in ihrem faltigen, schmalen Gesicht. Sie aß wenig, nur hin und wieder eine Milchschnitte. Schön fand ich sie nicht. Erst später sah ich ein Bild meiner Oma mit Anfang 20. Ihre dicken, welligen Haare waren lang. Ihr Baby, meine Mutter, hatte sie im Schoß. Sie sah aus wie ein Star und oder eine Madonna. Ich war allein. Ich glaubte, die Blicke der Vorübergehenden zu spüren. Was strahlte Fremdheit aus? Meine Kleidung? Meine Art, mich zu bewegen? Mein Gesicht? Nur indem ich lief, wie ich war, Richtung Bastschaschia, könnte ich etwas falsch machen, schien mir wichtige Regeln übertreten. Die kleine, gebogene Straße, der ich folgte, war an der einen Seite von einer Steinmauer begrenzt, an der anderen von einem Bauzaun. Der Zaun führte rings um die Wietschnica, die ehemalige Nationalbibliothek. Seit ihrer Zerstörung im Bosnienkrieg 1992 bis 1995 war sie eine Baustelle. Wie der Großteil der Stadt war sie von den umliegenden Bergen aus beschossen worden. Als Wahrzeichen der vergangenen Zeit hatte ihr eine eigene Aktion gegolten. Sie war besonders gründlich in Brand gesetzt worden. Man sagt, es habe danach tagelang Asche verbrannter Bücher geregnet. Es war eine seltsame Vorstellung, dass von den Sarajevoer Bergen noch vor wenigen Jahren Zerstörung ausging. Heute trugen sie zur Schönheit der Stadt bei, wie ein grünes Passepartout. Die eingegrenzte Gasse war hochfrequentiert. Autos und Straßenbahnen fuhren dicht an mir vorbei. Reizte mein unsicherer Schritt die Autofahrer dazu, noch näher an mich heranzulenken? Ich wünschte, unsichtbar zu sein, mich als ein Subjekt zu fühlen, das seine Umgebung abscannen darf, als Auge, das aufnimmt. Nicht als Körper, schwitzender Körper, der sich zu sehr betrachtet fühlt, um Selbstbeobachtungen zu machen. Wie konnte der Erzähler in Walter Benjamins Berliner Kindheit um 1900 so empfindsam, so leicht irritierbar sein, dass ich mich ihm verwandt fühlte und dabei so selbstbewusst, dass er fremde Menschen auf der Straße ohne jede Scham oder Eile anschauen konnte? Als wäre er selber nicht betrachtbar, als würden die Berliner Marktfrauen nur für ihn ihre Brüste schwellen lassen. Ich wünschte mir, die Stadt, von der ich gelesen und geträumt hatte, als ein Benjamin bewundernd durchschreiten zu können oder besser noch betreten zu können, wie das Set eines alten Filmes, als Detektiv oder Sheriff, der nach dem Rechten sieht, in Kneipen einkehrt und sich einiges herausnimmt. Schließlich lag links die Bajajiska, der Platz mit dem holzgetäfelten Sebilibrunnen, auf dessen Stufen sich TouristInnen mit Einheimischen mischten. Die einen ruhten sich aus und machten Fotos, die anderen, stellte ich mir vor, warteten auf Verabredungen geschäftlicher oder privater Natur. Menschen im Urlaub sind leicht durchschaubar. Sie wirken so eindimensional, dass es viel guten Willen braucht, sie zu mögen. Eine Tramhaltestelle lag vor mir, ein Kiosk, an dem man Fahrkarten kaufen konnte. Nach rechts ging es einen Hügel hoch, an dem parkende Autos und Busse standen. Dahinter Häuser im osmanischen Stil, quadratisch, höchstens 2 Stockwerke hoch, mit Holzschnitzereien vor den Fenstern. Die Holzgitter schützten vor Blicken der Außenwelt. Noch vor 100 Jahren hatten sie das Drinnensein, das Versteckte vieler Frauen markiert, die sich in der Öffentlichkeit nur verschleiert zeigten. Mit dem Ende des Osmanischen Reiches änderte sich die Mode nur nach und nach. Es gibt Fotos von Sarajevoer Frauen aus der Übergangszeit bis zum Zweiten Weltkrieg. Ihr Stil war eine Mischung aus westlicher Fashion und orientalischen Überresten. Oh-la-la-Kleider und Jäckchen kombiniert mit schwarzem, undurchsichtigem Gesichtsschleier. Heute hingegen war ein Stil populär, für den Schicksein viel mit Sexiness zu tun hatte. Sarajevo, 1940er Jahre. Kann eine verschleierte Frau mit Kind an der Hand eine Flaneuse sein? Kann ein Mädchen an der Hand seiner Mutter eine Flaneuse sein? Mostar, 2010. Es war ein Gespräch zwischen Tür und Angel, an dem mir meine Oma von ihrem ersten Mal erzählte. Sie hatte, 17-jährig, einige Zeit auf einem Bauernhof gearbeitet, nachdem sie gegen Ende des Zweiten Weltkriegs aus der Kinderlandverschickung zurückgekehrt war. Dort hatte sie einen Mann interessiert, der, glaube ich, Brite war. Jedenfalls war es irgendeiner in Uniform. Irgendeiner. Ich stelle ihn mir immer in Grün, eigentlich als Jäger vor. Ich stelle mir die beiden immer in einem Hausflur vor, mit einer hölzernen Treppe und zugig. Auch ihren Akt mit einer hölzernen Treppe und einem Jägerhut und zugig. Dass Oma es so erzählt hat, ist unwahrscheinlich. Was sie sagte, war: Glaube nicht, was über die Liebe erzählt wird, Orgasmus und so. Das ist alles Quatsch. Und sie sagte, ich habe mich wohl ungeschickt angestellt, denn ich habe ihn danach nie wieder gesehen. Ganz anders erging es dem bosnischen Mädchen Emina, über die ein Lied geschrieben wurde. Emina lebte um 1900 in Mostar, einer Stadt südlich von Sarajevo. In Mostar wird es auch im Sommer früh dunkel. Im Juli, August, September ist es heiß. Die steinigen Berge, die die Stadt umgeben, heizen ihren BewohnerInnen ein, spielen sie der Sonne in die Hände, speichern die Hitze für die Nacht. Nachtspeicheröfen. Wenn die Sonne dem Mond mit seiner bescheideneren Ausstrahlung Platz machen muss, springen die Berge für sie ein. Sie halten hohe Temperaturen und achten darauf, dass keine ihre Arme und Beine bedecken muss. Manchmal wird es nach Sonnenuntergang ein wenig windig. Als ich in Mostar lebte, lockte mich das aus dem Haus. Ich ging spazieren und genoss die frischere Luft, die sich auf meiner Haut bewegte, während ich mich langsam durch die Straßen bewegte, während mich die Dunkelheit vor den Blicken der Vorübergehenden beschützte. Einmal stand ich am höchsten Punkt der Mostarer Bogenbrücke. Die 2004 neu eingeweihte Brücke war 1565-66 von einem Istanbuler Architekten erbaut worden. Man sagt, er habe sie nie in ihrer ganzen Pracht gesehen. Zu große Angst habe er gehabt, dass sie nach Entfernung des Baugerüsts einstürzen und er einen Kopf kürzer gemacht werden würde. Deshalb sei er bei ihrer Eröffnung schon über alle Berge gewesen. Anfang November 1993 erhielt die Brücke, ähnlich wie die Sarajevoer Vijećnica, die besondere Aufmerksamkeit der mit Panzern und Flakgeschützen in den Mostarer Bergen liegenden Belagerer. Man sagt, das grüne Wasser der Neretva färbte sich in der Stunde ihres Einsturzes rot. Ich blickte auf den Fluss und auf die Häuser der Altstadt. Sie sahen den osmanischen Häusern in Sarajevo ähnlich, aber ihre Dächer bestanden nicht aus roten Ziegeln, sondern aus grauen Steinen in der Farbe der karstigen Berge. Da fiel mir der Dichter Aleksas Santić ein, der auf einem Berghang jenseits der Brücke begraben war. Der gut aussehende Aleksa, in seinen besten Jahren und schon als Autor bekannt, erblickte eines Abends auf dem Nachhauseweg vom Hammam ein wunderschönes Mädchen. Das war Emina. Sie goss Blumen im Garten ihrer Eltern, wobei sie im Schatten eines Jasmins stand. Aleksa hätte sich gerne mit ihr unterhalten, aber sie beachtete ihn nicht. Sie war erst 14 Jahre alt, als der Dichter bei ihrem Anblick ins Staunen geriet und später ein Gedicht schrieb, das ein berühmtes Lied wurde. Ihr Leben lang würde Emina das Zimmer verlassen, sobald eine schmachtende Stimme im Radio sang. Sie schaute mich nur einmal böse an und es war ihr egal, dass ich für sie gestorben wäre. Pah, dachte sie, ich war mit den Blumen und meiner Frisur beschäftigt. Ihre langen, glänzenden Zöpfe, die ihr über die Schultern fielen, hatten begonnen, sich zu lösen und verströmten dabei einen Duft nach Hyazinthen, der Aleksa den Rest gab. Oder war es ganz anders? Alles, was ich über die Begegnung von Emina und Aleksa weiß, weiß ich aus dem Gedicht. Alles, was ich sicher weiß, weiß ich aus Gedichten. Ja, das hört sich gut an, aber ist es wahr? Die heutige Version des Liedes trägt eine zusätzliche Strophe. Gestorben ist der alte Poet, gestorben ist Emina. Der Jasmingarten liegt verlassen, die Gießkanne ist zerbrochen, die Blumen sind verwelkt. Aber das Lied über Emina wird niemals sterben. Ist das etwa ein Trost? Ach, meine Oma ist hin, die Gießkanne, mit der sie die Geranien auf ihrem Balkon in Herrenhausstöcken wässerte, hin. Man muss dazu sagen, dass meine Oma die erste war, die mir nach meiner Geburt Gesellschaft leistete. Meine Mutter hatte im Wolfsburger Krankenhaus zurückbleiben müssen, als ich mit einem Organfehler in eine Hannoveraner Klinik verflogen wurde. Oma beugte sich über den Brutkasten mit mir als Neugeborener. Manchmal spürte ich ihre Hand, mit der sie durch ein kleines, seitliches Fensterchen hindurch zärtlich nach mir tastete. Ihr Plastikhandschuh raschelte dabei. An jenem Mostarer Abend dachte ich heftig über Oma, Emina und über die Männer nach, die sich ihnen näherten, als sie jung waren. Da fühlte ich, wie ich verdampfte. Als Dampf sah ich auf die Brücke hinab, auf die Berge und die Gräber des orthodoxen Friedhofs. aus dem Alexas massiger schwarzer Gedenkstein herausragte. Als Dampf konnte ich all diese festen Dinge sehen, die kaputt gehen konnten. Ich hätte zum Meer fliegen können, es war nur ein paar Kilometer entfernt, aber ich wollte nicht. Ich sah die Tochter meiner Kollegin mit ihrem Freund am Flussufer, nicht weit von einer Gruppe junger Frauen entfernt. Die Frauen lehnten an einer kleinen Mauer, lachten und berauschten sich. Ich sah, wie die Mütter dieser Frauen sich in ihren Betten umdrehten und nicht schlafen konnten, weil die Sorgen um ihre Töchter, Liebhaber und Stromrechnungen nicht verschwanden. Ich sah Jugendliche, die nationalistische Zeichen entlang des Boulevards sprühten, der die Stadt seit dem Bosnienkrieg in zwei Hälften teilte. Ich sah Waffen in Hosenbünden von Dealern und in Gärten vergraben. Nach Kriegen vergräbt man seine Waffe im Garten. Ich sah sie, Emina, die den geschwungenen Griff ihrer silbernen Kanne wie eine Mondsichel in den Händen hielt. Als ich näher kam, stellte sie sie ab und streckte die Hände nach mir aus. Aber nur der Mond kann dich verdampfen, nur wenn du ein körperloser Teil der Sommernacht sein willst, so entschlossen wie ich.